17. Kapitel. Fortsetzung der Erzählung des Doktors. Die letzte Fahrt der Jolle. Diese fünfte Überfahrt war ganz verschieden von allen anderen. Erstens war unsere kleine Nussschale von einem Boot weit über ihre Tragkraft beladen. Fünf erwachsene Männer waren überhaupt schon mehr, als die Jolle eigentlich tragen konnte, zumal da drei von ihnen, Trelawney, Redruth und der Kapitän, mehr als 6 Fuß hoch waren. Dazu kam noch das Pulver, das Schweinefleisch und die Zwiebacksäcke. Das Wasser ging bis ans Stollbord und schwappte verschiedene Male über, wenn auch nicht viel hineinlief, aber meine Hose und meine Rockschöße waren klitschnass, bevor wir 100 Yards zurückgelegt hatten. Der Kapitän ließ uns so sitzen, dass das Boot besser im Gleichgewicht war. Trotzdem wagten wir kaum zu atmen. Außerdem wurde der Ebbstrom jetzt stärker. Eine kräftige Strömung ging nach Westen durch das Wasserbecken und dann südwärts nach dem engen Sund zu, durch den wir am Morgen eingefahren waren. Für unser überladenes Fahrzeug waren sogar die leichten Kräuselwellen eine Gefahr. Das Schlimmste aber war, dass wir aus unserem richtigen Kurs kamen und über unsere eigentliche Landungsstelle hinaus abgetrieben wurden. Wenn wir uns von der Strömung mitnehmen ließen, mussten wir dicht neben den Gigs landen, wo jeden Augenblick die Piraten erscheinen konnten. »Ich kann nicht auf das Pfahlwerk zuhalten, Kapitän«, sagte ich zu Smollett. Ich steuerte, während er und Redruth, die noch frisch bei Kräften waren, die Riemen führten. »Der Ebbstrom treibt uns fortwährend ab. Könnten Sie vielleicht etwas stärker rudern?« »Nicht ohne, dass uns das Boot vollläuft«, sagte er. »Sie müssen dicht heranhalten, Doktor, wenn Sie so gut sein wollen. Immer dicht heran, bis Sie sehen, dass wir der Strömung Herr werden.« Ich versuchte es und fand bald, dass der Ebbstrom uns nach Westen riss, wenn ich nicht genau nach Osten steuerte. Das war aber im rechten Winkel in der Richtung, in der wir fahren mussten. »Auf diese Weise kommen wir nie und nimmer an Land«, sagte ich. »Wenn es der einzig mögliche Kurs ist, Doktor, so müssen wir ihn eben steuern«, antwortete der Kapitän. »Wir müssen gegen den Strom halten. Sehen Sie, wenn wir einmal leewärts von dem Landungsplatz kommen, dann ist es schwer zu sagen, an welcher Stelle wir an den Strand kommen, ganz abgesehen von der Möglichkeit, dass die Gigs uns über den Hals kommen. Wenn wir aber einfach weiterfahren, muss die Strömung allmählich schwächer werden und dann können wir dicht am Strande wieder zurückfahren.« »Der Strom ist schon weniger, Herr«, sagte der Matrose Gray, der vorne am Bug saß. »Sie können hier ein bisschen mehr freien Weg geben.« »Danke euch, mein Mann«, sagte ich ganz ruhig, wie wenn gar nichts vorgefallen wäre, denn wir waren stillschweigend alle darüber einig, ihn wie unseresgleichen zu behandeln. Plötzlich stieß der Kapitän einen Ruf aus, und es kam mir vor, wie wenn seine Stimme etwas verändert wäre. »Die Kanone«, sagte er. »Ich habe daran gedacht«, sagte ich, denn ich war überzeugt, dass er an ein Bombardement des Pfahlwerks dachte. »Sie können die Kanone unmöglich an Land schaffen, und selbst wenn Ihnen das gelänge, könnten Sie sie doch nicht durch den Wald schleppen.« »Sehen Sie sich um, Doktor«, antwortete der Kapitän. Wir hatten den langen 9-Pfünder ganz und gar vergessen und sahen jetzt auf einmal zu unserem Entsetzen, dass die 5 Halunken eifrig beschäftigt waren, der Kanone die Jacke auszuziehen, wie man die starke Segelleinwand nennt, mit der sie während der Fahrt zugedeckt ist. Und es war nicht nur das, sondern in demselben Augenblick fiel mir ein, dass wir die Vollkugeln und das Pulver für die Kanone zurückgelassen hatten. Ein einziger Streich mit der Axt musste die Munition in den Besitz der 5 Bösewichte bringen. »Israel war Flints Kanonier«, sagte Gray mit eigener Stimme. Aller Gefahr zum Trotz lenkten wir das Boot schnurstracks auf den Landungsplatz zu. Wir waren mittlerweile so weit aus der Strömung herausgekommen, dass das Boot selbst trotz unserem naturgemäß sehr langsamen Rudern genug Steuerfahrt hatte und ich konnte gerade auf das Ziel loshalten. Aber das Schlimmste dabei war, dass wir bei dem jetzigen Kurse der Hispaniola unsere Breitseite anstatt unseres Sterns zudrehten, sodass wir also ein Ziel wie ein Scheunentor darboten. Ich konnte nicht nur hören, sondern auch sehen, wie der Schuft von dem versoffenen Branntweinsgesicht Israel Hands eine Vollkugel auf das Deck warf. »Wer ist der beste Schütze?« fragte der Kapitän. »Herr Trelawney, ohne allen Zweifel«, sagte ich. »Herr Trelawney, wollen Sie mir bitte einen von diesen Leuten wegputzen, wenn möglich Hands«, sagte der Kapitän. Trelawney war kalt wie Stahl. Er sah nach dem Zündkraut seines Gewehrs.